Sie zu überwinden ist die Herausforderung, die inständige Bitte um Vergebung der einzige Weg. Brandt löst seine Aufgabe dank der einen Eigenschaft, die sich in diesem Kontext ziemt und die jeder Held, wie auch jeder Politiker, in sich finden muss: Demut. Durch seine Verwandlung vom Staatsgast zu einem demütigen, um Vergebung bittenden Menschen verändert er sich und die Welt. Mit einer simplen, aber eindeutigen Geste führt er zwei Nationen, aber auch Opfer und Täter aufeinander zu. All das erzählt dieses historische Bild. Genau wie einzelne Wörter ganze Narrative transportieren können, berichten manchmal auch einzelne Bilder von größeren Transformationsprozessen und Heldenreisen. Bilder können buchstäblich zu Ikonen werden, Narrative setzen und verbreiten, sogar solche, die universell verstanden werden. Zwischen Wörtern und Bildern gibt es natürlich vielerlei Unterschiede. So existieren, sehr vereinfacht gesagt, für Bilder weder ein Alphabet noch eine feststehende Grammatik, wie im Falle der Schrift. Ob Fotografien oder Filme auch eine eigene Sprache hervorgebracht haben oder zumindest sprachähnlichen Regeln folgen, die tatsächlich mit der lexikalischen Sprache verglichen werden können, ist eine Frage, die hier zu weit führt. Aber zumindest lässt sich feststellen, dass sich Bilder wie Wörter aus einer semiotischen, also zeichentheoretischen Perspektive beschreiben lassen. Ein spezielles Genre hat das Erzählen durch Bilder zu seinem Merkmal gemacht: die Comics. Der Comic-Theoretiker Scott McCloud hat die erzählerische Leistung, die sequentielle Bilder hervorbringen, erforscht und sie historisch in eine Tradition der visuellen Erzählungen gesetzt. Von präkolumbisch-amerikanischen Bildmanuskripten der Mixteken, dem Teppich von Bayeux, der die Eroberung Englands durch die Normannen im Jahr 1066 erzählt, bis hin zu Max Ernsts sogenanntem Collage-Roman Une Semaine de Bonté